Samstelle lass dich verzaubern. Von dem Feeling, da machst du Augen. Eine Location zum Genießen. Die Stimmung hier wird dir keiner vermiesen. Positive Leute, positive Ausstrahlung. Leute mit Wille, Leute mit Erfahrung. Antonius Darmstelle, lass dich verzaubern. Von dem Feeling, da machst du Augen. Willkommen hier bei Antonius Darmstelle. Wir haben für dich das Richtige auf alle Fälle. Egal ob Neuansteiger oder fortgeschritten, wir können dir hier alles bieten. Wir sind die Darmstelle, nur wir führen exklusiv mal leisische Liquids, es ist wie Magie. Du wirst ein Wunder erleben beim Dampfen. Dieser kühne Effekt öffnet dir die Schranken. Unsere Mitarbeiter sind top informiert und helfen ihnen weiter beim Probieren ihres neuen Gerätes oder Verdampfers. Dein Besuch ist für uns ein besonderer Anlass. Shell, Couvert, Antonio bilden den Grundstein mit den Verkäufern Ron und Thomas Brunnerfein. Harry hier ist Mitarbeiter vom Außendienst. Vielen Dank an euch, schön, dass es euch gibt. Antonios Dampfstelle, lass dich verzaubern. Von dem Feeling, da machst du Augen. Eine Location zum Genießen. Die Stimmung hier wird dir keiner vermiesen. Positive Leute, positive Ausstrahlung. Leute mit Wille, Leute mit Erfahrung. Antonios Dampfstelle, lass dich verzaubern. Von dem Feeling, da machst du Augen. Die Liquids, die wir führen, sind Avoria und Hochland. Austrian Taste, exklusiv und nach allerhand. Ein Besuch bei uns lohnt sich auf jeden Fall. Wir entwickeln uns auch weiter, bleiben am Ball. Um einen Dampferstammtisch haben wir uns gekümmert. Jeden Samstag 14 Uhr und dass niemand verhungert. Gibt es immer frisches Essen für unsere Gäste. Wir bieten euch jederzeit das Beste. Coole Musik kommt von DJ Vladimir. S, he's the best, so forget the rest. Wir fragen übers Internet, schreib uns einfach an. Wir beantworten dir alles, bringen Klarheit ins Land. Juchgasse 14, 1030 Wien. Dampfstelle, weil wir uns einig sind, was Qualität heißt. Und Kundenzufriedenheit, für ein Dampfergespräch haben wir immer Zeit. Also ohne das Dampfstelle, lass dich verzaubern. Von dem Feeling, da machst du Augen. Eine Location zum Genießen. Die Stimmung hier wird dir keiner vermiesen. Positive Leute, positive Ausstrahlung. Leute mit Wille, Leute mit Erfahrung. Antonios Dampfstelle, lass dich verzaubern. Von dem Feeling, da machst du Augen.